Mein Glück trag ich in der Tasche und kann hinlaufen, wo ich will. Das große Dorf auf Deutsch, die Welt, die so viel Menschen unterhält, ist überhaupt mein Vaterland, das niemals völlig abgebrannt. Und dieser weite Ort,